Deutschlandfunk Kultur heute. Brasiliens Künstlerinnen und Künstler hatten aufopferungsvoll gegen ihn gekämpft, aber auf verlorenem Posten. Jair Bolsonaro ist tatsächlich Regierungschef geworden. Als Demagoge die bisher bizarrste Variante rechtspopulistischer Politiker. Er gibt sich als Ex-Militär, aber seine Armee hat ihn schon mit 33 zwangspensioniert, wegen geistiger Unzuverlässigkeit. Im Verbreiten übelster Drohungen und Beschimpfungen gegen die Lieblingsfeindbilder links, schwarz, weiblich, schwul, ist Bolsonaro sogar ausgesprochen zuverlässig. Kulturmarke auch nicht. Das Kulturministerium in Brasilien ist abgeschafft. Einer von vielen, aber das ist natürlich der Frontalangriff, der uns in dieser Sendung heute interessiert. Wie reagieren Künstlerinnen und Künstler in dieser Lage in Brasilien? Unser Autor Michael Lages war zum Jahreswechsel dort und hat sich umgehört. Solange ich noch singen kann und noch lächeln, wird niemand mich leiden sehen. Aus einem alten Song von Chico Buarque ziehen die Schauspielerinnen und Schauspieler vom Teatro Fecina in São Paulo eine Menge Energie zum Durchhalten. Immerhin muss sich das Ensemble mit, so einst der englische Guardian, einem der schönsten Theater der Welt, entworfen von der Architektin Lina Bobardi, einrichten auf mindestens 4 Jahre schärfsten Gegenwind aus der Politik. Aber jetzt, pünktlich zum Machtantritt des albtraumhaften Präsidenten, zeigt das Ensemble um den charismatischen Regisseur Cesserso ausgerechnet Roda Viva, das Stück der Musikikone Chico Buarque inszenierte der jetzt 81-jährige Theatermann schon vor 50 Jahren, als die Militärdiktatur Leute wie ihn, links, schwul und mit indianischen Vorfahren, zu verfolgen begann, dann folterte, ins Gefängnis warf und ins Exil trieb. Das hat er schon erlebt. Wäre Flucht jetzt wieder eine Option? Ja, nein, natürlich nicht, sagt Cesserso. Er spüre gerade jetzt eine große Kraft der brasilianischen Kultur im Widerstand. Auch im Hip-Hop, auch an der Peripherie der Städte. Solange er könne, werde er vor Ort das Überleben dieses ziemlich unvergleichlichen Theaters zu sichern versuchen. Marcelo Drummond, Cesserzos Partner in der Leitung des Hauses, nimmt derweil auf der Bühne den Bolso Borster ins Visier. All den Borster, den Müll also, den das Bolsonaro-Regime schon vor und gleich nach der Machtübernahme angerichtet habe. Und das Haus jubelt, wenn Marcelo einen Brindi, einen Toast also, ausbringt auf das Idol der Linken, den Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Lula sitzt ja weiter im Gefängnis der Justiz in der Provinzhauptstadt Curitiba, verurteilt ohne Beweise in einem Prozess fern jeder zivilisierten Rechtsordnung. Der Untersuchungsrichter Sergio Moro war zugleich Ankläger und Richter. Zum Lohn hat ihn der neue Präsident als Justizminister ins Kabinett geholt. Roda Viva ist eine Kampfansage, die Geschichte eines jungen, mäßig begabten Sängers aus der Eckkneipe, der nach allen Regeln des Marketing zum Popstar aufgebrezelt wird, ist durchsetzt mit Angriffen auf die Selbstermächtigung dieses Präsidenten. Das Officina-Ensemble attackiert mit Lust und Kraft. Aber auch die Gefahr ist zu spüren. Dem Regime ist Kultur egal. Sogar das weltweit vorbildliche System von SESC, dem Kultur- und Sozialverband von Handel und Wirtschaft, stellt es in Frage. Die meisten führenden Regietalente, Christian Jatahi etwa, Enrique Dias oder Gabriel Vilela, hätten ohne SESC daheim kaum noch Arbeitsmöglichkeiten. Danilo Miranda, der einflussreiche Chefstratege von SESC, wehrt sich und setzt auf die Mitglieder seines Verbandes. Empresário não tem desejo de um Estado totalitário. Portanto, eu tenho esperança de que a gente consiga passar esse transe, passar esse túnel escuro, mas tem luz no fundo. Kluge Unternehmer, sagt er, seien wie er immer auf der Seite freier Kultur. Darum hoffe er trotz allem noch auf Licht am Ende des Tunnels. Auch das Rouanet-Gesetz, eine Art staatlicher Strukturinvestition für die Kultur, im Ansatz der hiesigen Filmförderung vergleichbar, geriet ins Visier der extremen Rechten. Künstlerinnen und Künstler wurden bezichtigt, sich an den Fördermitteln zu bereichern. Fernanda Montenegro, Grande Dame in Theater, Kino und Fernsehen, hält dagegen mit dem Plädoyer für die Freiheit der Künste immerzu und überall. Nós temos uma profissão libertária. Isso nos leva a uma integração de nação, de cultura. Nur mit freier Kunst, sagt sie, seien die Verpflichtungen einer Kulturnation zu erfüllen. Aber für sachliche Debatten ist derzeit kein Platz. Nicht in der Kultur, nicht bei Arbeits- und Frauen-, Schwulen- und Indiorechten. Und die schärfste Prüfung steht in Kürze bevor. In den engen Straßen etwa am Pelourinho in Salvador, dabei hier, proben derzeit die Trommler für den Karneval. Die Regierung erwägt, auch das heilige Kulturgut Karneval anzugreifen und etwa die schwule Parade zu verbieten. Ob das Wahlvolk des Präsidenten und überhaupt das Volk dann immer noch stillhält? Karneval verbieten, das kann ja nicht gelingen. Das war Michael Lages aus Brasilien.